Dinge, alles geht kaputt. Was Bismarck Geist geschaffen hat, liegt längst auf dem Schutt. Doch der Wahnsinn geht weiter, sie hören nicht auf. Sie sind fremdgesteuert, sie sind alle gekauft. Auf den Untergang, auf den Untergang. Hebt ein Glas, auf den Untergang. Sozialbetrug und Abbau, auch Reformen genannt. Unfähige Korrupte ruinieren unser Land. Sie zerstören alles Deutsche mit aller Gewalt. Denn für diesen Verrat wird man hier gut bezahlt. Auf den Untergang, auf den Untergang. Hebt ein Glas, auf den Untergang. Ihr Spießer seid feige, gutgläubig und dumm. Sie führen euch ein Leben lang an der Nase herum. Doch für Dummheit muss man zahlen, mit Tränen und mit Blut. Ihr habt es so gewollt, vielleicht tut es euch ganz gut. Auf den Untergang, auf den Untergang. Hebt ein Glas, auf den Untergang. Doch was fällt das an Stoßen? Wir blicken schon nach vorn. Das Werdende sucht Chaos, das Chaos als Form. Wir trauern beständig, wenn der Scheiß hier untergeht. Erst dann wird sich zeigen, wer zu Deutschland noch steht. Auf den Untergang, auf den Untergang. Hebt ein Glas, auf den Untergang. Auf den Untergang, auf den Untergang. Hebt ein Glas, auf den Untergang.